Sie haben kein neues Schloss an die Garagentür gemacht. Wozu auch? Die Zündab ist sicher nicht mehr da, denkt Carsten Zara und öffnet die Tür. Falsch. Das Moped steht an seinem Platz. Trotzdem hat Carsten Zara das Gefühl, dass sich in der Garage seit gestern etwas verändert hat. Aber was? Seufzend lässt er sich in einen der Sessel fallen. Die Idee mit der gestohlenen Zündab war von Anfang an nicht gut. Aber es war wenigstens eine Idee. Und nun? »Take it easy«, sagt das coole, blonde Mädchen. Der Mann hebt ängstlich seine Hände über den Kopf. In der rechten Hand hält er eine Geldbörse. Aus dem Revolver des Mädchens kommen Flammen und eine Kugel. Sie fliegt auf das Herz des Mannes zu. Carsten Zara runzelt die Stirn. Warum hat er diesen Graffito auf der Garagenrückwand gestern nicht gesehen? Dann springt er auf. »Natürlich! Gestern konnte ich ihn nicht sehen. Gestern standen doch Kartons davor. Die Kartons, die jetzt nicht mehr da sind. Nicht um das Moped ging es, sondern um die 24 Pappkartons. Was ist da wohl drin gewesen? Schade, dass ich gestern nicht gründlicher nachgesehen habe. Jetzt ist es zu spät. Oder vielleicht doch nicht?« Carsten Zara überlegt. Die Kartons waren sehr schwer. In so kurzer Zeit konnten Chris und Ulla sie sicher nicht sehr weit wegbringen. Die Tür zur Nachbargarage quietscht schrecklich. Der Raum ist leer. So leer wie die nächste und die übernächste Garage. In der fünften Garage liegen alte Möbel kreuz und quer übereinander. Carsten Zara will schon weitergehen, als ihm plötzlich etwas einfällt. Standen diese Möbel nicht an der Wand, als er gestern hier hereinguckte? Er schiebt eine Schranktür zur Seite. Aha, die Ecke eines Pappkartons guckt darunter hervor. Er holt einen Schraubenzieher und reißt die Verpackung auf. Sie enthält 120 neue Spraydosen mit schwarzer Farbe. Auch in der nächsten Kiste sind 120 Farbdosen, aber diesmal mit roter Farbe. Carsten Zara beginnt zu rechnen. 24 Kartons, in jeder 120 Dosen, das macht zusammen 2880 Stück. Eine Dose kostet mindestens 5 Euro, denkt er und pfeift dann überrascht. Mann, das sind mehr als 14.000 Euro. Er prüft die Kartons genauer. Auf dem ersten steht mit schwarzem Filzstift 1148 BHM München Süd Schwarz. Der zweite Karton trägt ebenfalls eine Aufschrift 2348 BHM München Süd Signalrot. BHM? Ein Gedanke schießt durch Zaras Kopf. BHM. Bau- und Heimwerkermarkt. Jetzt wird die Sache endlich klarer. Sie haben kein altes Moped gestohlen, sondern viele neue Spraydosen. Aber was machen die denn mit so vielen? Noch ein Gedankenblitz. Wer die Wände der Stadt mit großen bunten Graffiti bemalen will, der braucht viele Spraydosen. Spraydosen sind teuer und das Taschengeld reicht nicht. Also geht man zum Baumarkt und klaut einfach eine ganze Lastwagenladung davon. Aber wie? Wie haben Sie das gemacht? Egal, das ist eine andere Geschichte. Jetzt geht es erstmal darum, Leo aus dem Gefängnis zu holen. Carsten Zara legt die Schranktür wieder über die Kartons und holt sein Handy aus der Tasche. »Herr Hoppe? Hallo, hier Carsten Zara. Sie wollen doch sicher wissen, warum Leo Dürrs Jacke angebrannt und voll Benzin war, oder?« »Es hat was mit einem Moped zu tun. Kennen Sie die mechanischen Werkstätten Sendling? Ich warte bei der ersten Garage links auf Sie.«